Wir befinden uns südlich des Birmensees. Es ist ein ganz kleiner Abschnitt der gewaltigen Ostfront, der sich zu einem besonderen Begriff geprägt hat. Ist es doch gerade dieser Abschnitt, in dem die Bolschewisten seit dem Winter mit Elittruppen unsere Stellungen zu durchbrechen versuchen. Trotz Schnee und grimmigster Kälte, trotz Morast und Schlamm wurden die Stellungen gehalten. Jetzt steht auch hier die Landschaft im Hochsommer. Auf den wenigen waldfreien Berglehnen wogen die Kornfelder. Die Wege, die durch Urwald und Sümpfe führen, sind wieder befahrbar geworden. Unaufhaltsam rollen die Nachschubkolonnen und die Panzer. Die Ostfront ist in Bewegung. Ein jeder weiß es. Unsere Zeit ist da. Überall, wo wir hinkommen, finden wir in den Verbänden der Waffen-SS volksdeutsche Freiwillige aus Ungarn. Kameraden aus der Südbatschka, aus der schwäbischen Türkei, aus Siebenbürgen. Die Freude eines solchen Zusammentreffens hier in diesen endlosen Feldern könnt ihr euch in der Heimat kaum vorstellen. Man verspürt dabei die tiefe Verbundenheit des Frontsoldaten mit der Heimat. Je mehr die Zeit vergeht, desto heißer brennt die Sehnsucht nach der Heimat, desto klarer kommt uns der Wert der Heimat zum Bewusstsein. Und es verstärkt sich der Entschluss, die rote Pest auszurotten, die diese Kostbarkeit vernichten will. Ich habe den Kameraden aus Ungarn in die Augen geschaut, ihnen die Hand gedrückt, ihnen von zu Hause erzählt, an ihrer Seite im peinlichen Stahlgewitter gelegen. Und all das, was sie bewegt, die Wärme, die Liebe, die Grüße, will ich durch diese Sendung euch in der Heimat übermitteln. Ihr deutschen Mütter, deren Männer und Söhne hier im Einsatz stehen, könnt die stolze Gewissheit in euch tragen, dass sich eure Frontsoldaten genauso tapfer schlagen wie ihre Kameraden aus dem Reich. Seite an Seite bilden sie die unüberwindliche Front. Es ist erstaunlich, welche Ruhe und Zuversicht von diesen früh zu Männern gereiften Jungen ausgeht. Möge diese Zuversicht und dieses Pflichtbewusstsein auch die Heimat beseelen. Steht man in den Reihen der Freiwilligen, die den verschiedensten aufbauwilligen Völkern Europas angehören, dann gewinnt man den Eindruck, dass das neue Europa hier in den Bunkern der Ostfront geboren wird. Die Grundlage dazu bildet das gemeinsame Fronterlebnis. Wir Deutsche aus Ungarn haben das unbeirrbare Empfinden, dass unsere Opfer, unser Kampf, sowohl dem deutschen Mutterland, mit dem wir blutsmäßig schicksalhaft verbunden sind, als auch dem ungarischen Heimatland zugute kommt.